Die Europäische Union ist nicht in Topform. Sie ist noch weniger europäisch und noch weniger Union, als er schon bei seiner Rede vor einem Jahr beklagte. Mit dieser Feststellung begann der EU-Kommissionspräsident seine Bestandsaufnahme. Vieles hat sich nicht zum Besseren gewendet. Einiges lässt vermuten, dass wir es in Teilen mit einer existenziellen Krise der Europäischen Union zu tun haben. Verstärkt durch das Brexit-Referendum im Juni. Juncker beließ es in seiner Rede, bei einem erneuten Appell an London, den Beginn der Austrittsverhandlungen nicht zu verzögern und einer klaren Ansage an die Briten für die Verhandlungen der künftigen Beziehung mit der EU. Zu dieser Neuordnung gehört, dass nur derjenige uneingeschränkten Zugang zum Binnenmarkt haben kann, der sich der Freizügigkeit der Personen und Arbeitnehmer verpflichtet fühlt. Es wird keinen Binnenmarkt à la carte geben können. Zu einer ganzen Reihe von konkreten Vorhaben, hinter die sich die EU-Kommission stellen bzw. die sie anschieben will, gehört eine Ausweitung des EU-Investitionsfonds, bekannt als Juncker-Plan, in der Dauer und im Volumen. Today we propose to double the duration of the fund and to double its financial capacity. Doppelt so lange soll er existieren, so Juncker, und bis 2022 sein Volumen auf 630 Milliarden Euro verdoppelt werden. Und er soll einen zusätzlichen externen Arm bekommen. Mit 40 bis 80 Milliarden Euro soll in den Ländern investiert werden, aus denen Migranten vor allem wegen Perspektivlosigkeit nach Europa aufbrechen. Ein Schwerpunkt des wirtschaftspolitischen Teils von Junckers Rede, die Verendung des digitalen Binnenmarkts. Juncker will zum Beispiel den neuesten Standard beim mobilen Datentransfer G5 allüberall in der EU bis 2025. Dazu freies WLAN in allen europäischen Innenstädten schon bis 2020. Pläne zu Reformen beim Copyright und beim gesetzlichen Rahmen für die Telekommunikationsanbieter wurden von den zuständigen EU-Kommissaren am Nachmittag in Straßburg vorgestellt. Investitionen, digitale Entwicklung und gute Freihandelsverträge. Ausdrücklich das mit Kanada, CETA. Sie seien der Schlüssel zu neuen Arbeitsplätzen, um der noch immer inakzeptabel hohen Arbeitslosigkeit in manchen EU-Ländern zu begegnen, so Juncker. Einen guten Teil seiner Rede widmete er kämpferischen Worten gegen wachsenden Populismus und Nationalismus und dem Sozialen. Europa ist nicht sozial genug. Das müssen wir ändern. Nicht sozial genug, nicht solidarisch genug, nicht sicher genug. Ein Europa, das schützt, ist ein Europa, das sich verteidigt, im Inneren und nach außen. Vor allem im Kampf gegen den Terrorismus muss das absolute Priorität haben. Die Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden in der EU müsse endlich funktionieren, die Kontrolle der Außengrenzen noch deutlich verbessert, Frontex zu einem echten funktionierenden europäischen Grenzschutz werden. Juncker stellte sich bei seinen sicherheitspolitischen Überlegungen auch hinter deutsch-französische Vorschläge, in der EU deutlich stärker in der Verteidigung zusammenzuarbeiten. Zum Beispiel ein europäisches militärisches Hauptquartier einzurichten. Allein Softpower zu sein, reiche nicht, so der Kommissionspräsident. Auch als Softpower könne die EU aber ihr diplomatisches Gewicht international erhöhen, wenn sie aus einer Außenbeauftragten Mogherini eine echte Außenministerin Mogherini machte. Mais elle doit devenir une véritable ministre européenne des Affaires extérieures. Nicht nur dafür bekam Jean-Claude Juncker einigen Beifall. In seiner Rede fanden Abgeordnete fast aller Fraktionen, mit Ausnahme der EU-Gegner, Elemente, denen sie applaudieren konnten. Wesentlich verhaltener allerdings die Abgeordneten der EU-skeptischen, konservativen EKR-Fraktion. Deren Vorsitzender Saïd Kamal sprach vom immer gleichen Mantra von mehr Europa, das Junckers Rede geprägt habe. Seine Fraktion wünsche sich eine andere EU, sagte Kamal. Eine EU, die die Flexibilität eines Netzwerkes erlaubt und nicht die Starre eines Blocks.